HR3 Club Night. Heute mit DJ Doug. Thank you. Da ihr mich letzte Woche schon gehört habt, habe ich euch heute ein paar alte Sachen mitgebracht. Damit das nicht so langweilig wird im Sommer noch. Also macht eure Kassettenrekorder bereit. Heute kriegt ihr ein paar Raritäten zu hören. On the seventh day, God chilled out. Thank you. Okay, wenn wir hören, dann hören wir auf beiden Seiten. Probieren wir mal den anderen Plattenspieler schnell aus. Das klingt schon besser. We'll be right back. Trance Classics with DJ Dark. We'll be right back. Don't.

Six with DJ Doug. Future. Halbzeit in der H3 Club Night. Noch bis Mitternacht Trance Classics mit DJ Duck. Trance Classics with DJ Doug at H3 Club Night. Thank you.

Do you wanna trance with me? We'll be right back.

We'll be right back. think you would be much happier with one of our Saturn cruises. Thank you. So könnte ich noch Stunden weitermachen, aber es ist langsam, die Zeit geht vorbei. Also ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat es sehr gut gefallen. Mir hat es mal wieder richtig Spaß gemacht. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Te machuco, porque amor. Yo soy Ramírez. la cosa más bonita del mundo.